بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif Lam Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dies sind die Zeichen des weisen Buches, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gutestuenden, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht gehört hätte, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es die Gärten der Wonne geben, ewig darin zu bleiben. Das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Und er ist der Allmächtige und Allweise. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Er hat die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, erschaffen und auf der Erde fest gegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lassen. Und wir lassen Wasser vom Himmel herabkommen und dann viele edle Arten auf ihr wachsen. Das ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was diejenigen außer ihm erschaffen haben. Aber nein, die Ungerechten befinden sich in deutlichem Irrtum. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Und wir gaben ja Luqman Weisheit. Sei Allah dankbar, und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Und gedenke, als Luqman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht, doch gehe mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um und folge dem Weg dessen, der sich mir reuig zuwendet. Zu mir wird hierauf eure Rückkehr sein, da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. O mein lieber Sohn, gewiss, wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde. Bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche. Und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Seht ihr nicht, dass Allah euch das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat und euch mit seinen Gunsterweisen überhäuft hat, äußerlich und innerlich? Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne richtiges Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? Auch wenn der Satan sie zur Strafe der Feuerglut einlädt? ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe. Und zu Allah führt das Ende der Angelegenheiten. Und wer ungläubig ist, dessen Unglaube soll dich nicht traurig machen. Zu uns wird ihre Rückkehr sein. Dann werden wir ihnen kundtun, was sie taten. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Wir lassen sie ein wenig genießen. Dann zwingen wir sie in eine harte Strafe. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, Allah. Sag, alles Lob gehört Allah. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Gewiss, Allah ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären und das gesamte Meer, und danach sieben weitere Meere als Nachschub Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen, denn Allah ist allmächtig und allweise. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Die Erschaffung und die Auferweckung von euch allen ist nur so wie bei einer einzigen Seele. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Siehst du denn nicht, dass Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht eindringen lässt und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat? Ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Und dass Allah dessen kundig ist, was ihr tut. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist. Und weil Allah der Erhabene, der Große ist. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Siehst du nicht, dass die Schiffe durch die Gunst Allahs auf dem Meer fahren, damit er euch etwas von seinen Zeichen zeigt. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren. Und wenn Wogen wie Schattendächer sie überdecken, rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn er sie nun ans Land errettet, zeigen einige von ihnen ein gemäßigtes Verhalten, und unsere Zeichen verleugnet nur jeder sehr Treulose und sehr Undankbare. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und habt Angst vor einem Tag, an dem weder ein Vater etwas für sein Kind begleichen kann, noch ein Kind für seinen Vater etwas wert begleichen können. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird, und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig.